Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 262, an Goethe. Das heutige Paket ist schon vorgestern dem Botenmädchen zugestellt worden, und heute erhalte ich es zurück, weil sie des Wassers wegen nicht fort konnte. Dieser Aufschub ist mir doppelt unangenehm, wie Sie aus dem Inhalt abnehmen werden. Reichardt hat sich nun geregt, und gerade so, wie ich erwartet hatte. Er will es bloß mit mir zu tun haben und sie zwingen, sein Freund zu scheinen. Da er sich auf dieses Trennungssystem ganz verlässt, so scheint mir's nötig, ihn gerade durch die unzertrennlichste Vereinigung zu Boden zu schlagen. Ignorieren darf ich seinen insolenten Angriff nicht, wie Sie selber sehen werden. Die Replik muss schnell und entscheidend sein. Ich sende Ihnen hier das Konzept, ob es Ihnen so recht ist. Sowohl Ihre Abreise als die Notwendigkeit, bald mit der Gegenantwort aufzutreten, macht die Resolution dringend. Daher bitte ich Sie um recht baldige Antwort. Wollen Sie selbst noch etwas tun, so wird es mir desto lieber sein und ihm desto sicherer den Mund stopfen. Wegen der Besuche in Leipzig schreibt Ihnen Humboldt selbst. Ihr längeres Ausbleiben ist mir sehr unangenehm, möchte es nur Ihre jetzige schöne Tätigkeit nicht zu lang unterbrechen. Boje wird durch Ihr Geschenk sich in reichem Maße geehrt und belohnt finden. Knebel war bei mir und hat mir auch die Schottländer gebracht, die ganz gute Leute scheinen. Knebel erzählte mir auch viel von den optischen Unterhaltungen mit Ihnen. Es freut mich, dass Ihre Mitteilung gegen ihn die Sache mehr in Bewegung brachte. Seine Idee, dass Sie das Ganze in einige Hauptmassen ordnen möchten, scheint mir nicht übel. Man würde so schneller zu bestimmten Resultaten geführt, da man bei einer künstlichen Technik des Werks die Befriedigung erst am Ende findet. Auf Ihre Vorrede bin ich jetzt sehr begierig und hoffe, Sie noch vor Ihrer Abreise zu erhalten. Leben Sie recht wohl, alles grüßt herzlich und wünscht Ihnen viel Unterhaltung auf dieser Reise. Jena, den 25. Dezember 1796, SCH.